weder wurde Zurücknahme des Verbots der Mehrfachverteidigung, sodass also ganz böhmische politische Gruppen, die verkriegt stünden, hätten große Schwierigkeiten, ihre Strategie zu koordinieren. Jeder bräuchte einen eigenen Anwalt und die müssten dann tatsächlich sie durchkommen. Das ist also die alte Linie der Erlösung der Vergangenheit, wo man einfach sagt, waren schwere Kämpfe, wir haben was gelernt, jetzt ist gut. Jetzt kommt die neue, das ist eben gerade der große Schlag von Kraushaar und Rentzmann. Der Rentzmann schreibt in seinem Vorwort zur Erklärung, wieso man überhaupt in die Guerilla eintritt. Manche Menschen sind gern gewalttätig. Andere sind es nicht. Wer sich ohne Zwang in eine Gruppe begibt, deren selbst erklärter Daseinszweck es ist, Menschen zu töten, findet zumindest den Gedanken daran so attraktiv, dass er sich seiner Verwirklichung bis zur Tat nähert. Gewalt, Waffenkultsprache, die signalisiert, dass man nur der Sache willen, vor nichts zurückschreckt, erlaubt es auch demjenigen, der bisher einigermaßen unbeachtet dahin gelebt hat, der eigenen Existenz eine apokalyptische Aura zu verleihen. Und dort, wo Terrorgruppen erfolgreich zugeschlagen haben, sind sie ja tatsächlich außerordentlich bedeutsame politische Faktoren geworden. So wenig realitätshaltig die Verlautbarungen vieler Terrorgruppen auch klingen, in ihren Taten bringen sie zuweilen Selbstbild und reale Bedeutung zur Deckung. Und dann sagt er, es muss drei Bedingungen geben. Erstens, man muss den Machtgenuss haben, das ist eigentlich das Attraktive an Guerilla. Zweitens, es muss ein Umfeld geben, was einem glaubt, man macht es nicht nur wegen der Macht, sondern wegen anderen Gründen. Und es muss ein Führer geben. Und deswegen die drei Aufsätze hier. Der erste, die theoretische Orientierung auf den bewaffneten Kampf in der bundesrepublikanischen Neuen Linken, am Beispiel Rudi Dutschkes. Zweitens, die Repräsentanz des Avantgarde-Anspruchs durch die Führungsfigur Andreas Bader. Der geht nicht weiter darauf ein, sie ist zu feindlich. Da kommt der Bader als der Dandy vor und da hat er weitgehend dann Baudelaire seinen Dandy abgekupfert, die Autorin. Und dann die RAF als attraktive Lebensform, das hat sich der große Rentner selber vorbehalten. Damit sieht man, das muss eine andere Linie sein, denn hier wird also Dutschke als Inbegriff von 68 Grad selber beseitigt, während er in der Preuß-Vollmer-Linie noch als der Taufpate von der neuen Zeit vorkommt. Gut, ich gehe nur ganz kurz auf den Dutschke ein, weil man da wirklich die Technik sieht, wie das gemacht wird. Und der Legge, wie hier, jubelt auch, 40 Jahre nach den Nazis hat man es historisch nehmen können, jetzt nehmen wir es auch historisch. Und vor allem die Zeitzeugen sollen endlich mal die Klappe halten. Wir machen es professionell und machen es mit Zitaten und so weiter. Weil der Kraus sitzt nämlich im Rentzmann-Institut und hat da viele kleine Zettel gefunden, wo er Geheimnisse austrägt. Und mit diesen Geheimnissen begründet er, dass der Dutschke eben ein Gewalttäter war. So, wenn man jetzt nicht so wie Legge die vorgeht, sondern sich einfach an den real handelnden Dutschke erinnert und die Handlungen als Interpretationsschema für die Wörter nimmt, dann erinnern sich vielleicht die einen oder anderen noch, dass er nach dem Attentat, wie er wieder aufgetaucht ist, sofort bei den Grünen war und wie es gegen Burgdorf ging, da war gerade der Dutschke zu meinen und anderer Leute missvergnügt mit Itzehoe, um einen abzuhalten, gegen Burgdorf direkt vorzugehen, eben wegen der berühmten Gewalt. Mensch, muss ich korrigieren, das stimmt nicht ganz. Der Dutschke von Itzehoe ist aber auch nach Burgdorf hin. Ja, mit dem Fahrrad und hat ihn überrascht, sagt ihm Itzehoe, das sind furchtbar viele Leute. Es waren nämlich 70.000 da in der Wilster Marsch gegen Burgdorf unterwegs und 20.000, das waren alle so frühgrüne, standen in Itzehoe. So, jetzt wie war es wirklich, wenn wir uns mal nicht mit den Zetteln. Eines der berühmtesten und bekanntesten Dokumente vom Dutschke ist das Spiegelinterview mit dem Gauss. Und da sagt Dutschke selber, Aufruf zu Gewalt, zu Mord und Totschlag in den Metropolen hochentwickelter Industrieländer, ich denke, das wäre falsch und geradezu kontrarevolutionär. Denn in Metropolen ist im Grunde kein Mensch mehr zu hassen. Die Regierenden an der Spitze, ein Kiesinger, Strauß oder wer auch immer, sind bürokratische Kadermassen, die ich ablehne und gegen die ich kämpfe, die ich aber nicht hassen kann, wie ein Ki in Vietnam oder Duvalier in Haiti. Also für den schlichten Leser ist es jetzt haarscharf die umgekehrte Linie gegen Bader Meinhof und Stadtguerilla, die ja gerade sagt, man muss den Kampf in die Metropolen tragen.